Mitschiffs. Bottom. Mitschiffs. Plötzlich ist das Eis da und die Discoverer mittendrin. Mit der Wucht von einigen tausend Tonnen Stahl schiebt sich der Steven immer wieder auf das Eis drauf. Bricht es, drückt es weg. Von der Farbe am Schiffsrumpf färben sich die Ränder der Schollen rot. Als ob das Eis uns den Bauch aufschließt. Antarktis. Beobachtungen und Eindrücke von einer Reise an das Ende der Welt. Ein Originaltonbericht von Friedrich Schütze Quest. Auf der Außenkanzel der Brücke, Steuerbord, steht Kapitän Krüger. Bottom. Gibt von dort dem Rudergänger seine Anweisungen. Bottom. An Backbord die südlichen Shetlands. Geröllketten, eisbedeckt, die aus der unendlichen Weite des Ozeans ragen. Man hat das Gefühl, man könnte hinüberschwimmen, wenn das Schiff auf einen Eisberg liefe. Aber was dann? Auf der Brücke der wachhabende Offizier, allein mit dem Rudergänger. Steuerbord wieder ein riesiger Eisberg. Oder Land? Kapitän Krüger auf seinem nächtlichen Rundgang schaut nochmal herein. Das ist kein Eisberg, sagt er. Das ist die Robertinsel. Wir sind in der Antarktis. World Discoverer para Almirante Brown, aquí habla Roberto. Buenas noches, ¿cómo les va a ustedes? Unser Plan war, in einer Station irgendwo auszusteigen. Irgendwo längs der Route der Discoverer an Land gehen, bis das Schiff zurückkommt. Aussteigen in der Hoffnung natürlich, dass das Schiff zurückkommt, dass ihm nicht das Eis den Weg versperrt, dass nicht das Wetter eine Kursänderung bestimmt. Si llegan a hacer contacto con Almirante Brown, si les pueden transmitir que el World Discoverer quiere tomar contacto con ellos en unos minutos. Gracias. In vier Stunden würden wir in Almirante sein. Dort wollten wir an Land. Argentinier, freundliche Leute, sagte man uns. Eine weitere Möglichkeit für einen Aufenthalt von mindestens einem oder zwei Tagen war nicht mehr drin. Die Discoverer konnte weiter höchstens noch eine Tagesreise nach Süden vorstoßen. Wäre nach zwei Tagen also zurück. Und dann waren wir schon mittendrin im Eis. Macht nichts, sagt der Erste. Die Bedeckung ist jetzt 4/8, da kommen wir leicht durch. Ist genug Platz. Wir können alle Eisschollen bequem zur Seite schieben. Ist jetzt 4/8. Es kann auch dichter sein. Wir können fahren, bis das Schiff mit dem Steven im Packeis stecken bleibt, sagt der Erste. Steady. What is the course now? Wieder manövriert Kapitän Krüger sein Pause. Schiff durch das Eis. Port 10! Port 20! Blaue habe ich zu spät gesehen. Auf die Blauen achtet er besonders. Blaueis. Viel härter als das schneebedeckte Treibeis, das unter der Last des Schiffes wegbricht. Die Discoverer fährt unter der Flagge von Singapur. Die Offiziere sind Deutsche, die Mannschaft besteht größtenteils aus Indonesiern. Sie sprechen Englisch, auch der Rudergänger, dem die Kommandos gelten. What is the course now? 130. Herr Bauerdorf, können wir schon drauf zuhalten auf die Station? Geht das schon? Die Station kann ich nur sehen, weil mir der Kapitän die Richtung zeigt. Drei rote Punkte, flach hingeduckt auf einer Landzunge. Genau unterhalb eines steil aufragenden Gletschers. Selbst im Fernglas kaum auszumachen. Zwischen Eis, Wasser und Fels. Eine Stunde noch. Dann sind wir da. Ist alles frei? Alles frei voraus. Sag Bescheid. Frei. Und die Felsen rum? Ja. Von innen rein. Von innen rein. Und da standen wir nun, 22.000 Kilometer von Deutschland entfernt, in der unwegsamsten und lebensfeindlichsten Region der Erde. Noch 3.000 Kilometer weg vom Südpol, am nordöstlichen Zipfel der antarktischen Halbinsel. Die Landmasse der Antarktis erstreckt sich über eine Fläche so groß wie Europa zusammengenommen. Das Eis drüber ist bis zu 2.000 Meter dick. Unter der Last des Eispanzers, der 98% seiner Fläche bedeckt, ist dieser sechste Kontinent weitgehend unter Meeresniveau gesunken, förmlich eingedellt von den Eismassen, in denen mehr als 80% des gesamten Süßwassers der Erde gebunden sind. Würde das Eis schmelzen, würden die Weltmeere um 55 Meter ansteigen. Noch bis vor wenigen Jahren war den Menschen der Mond näher als die Antarktis, die sich mit ihrer Unwirtlichkeit hartnäckig gegen die Erschließung durch den Menschen wehrt. Die Vorstellung von der Existenz eines großen südlichen Kontinents ist schon nahezu 2,5 Jahrtausende alt. Die Pythagoreer postulierten, in ihrer Liebe zur Symmetrie, eine große südliche Landmasse sozusagen als Balance zu den bewohnten und bekannten Ländern des Nordens. Aber erst im 15. Jahrhundert lebte die Idee eines antarktischen Kontinents wieder auf. Um dieses Land, damals die Terra Australis Incognita, woben sich seltsame Geschichten der Fantasie und des Aberglaubens. Besonders die Entdeckung von Neuseeland Anfang des 17. Jahrhunderts nährte die Vorstellung der Menschen, dass dahinter, sozusagen am Ende der Welt, fruchtbares, paradiesisches Land mit mildem Klima liegen müsse. Viele, stimuliert von dieser Idee, suchten den legendären Kontinent, bis die Reisen von Kapitän James Cook, dem Traum vom Paradies, ein Ende machten. Er war der Erste, der die antarktischen Eisberge sichtete, die Eisinseln, wie er sie nannte. Er stieß 1773 bis zur Grenze des Packeises vor. Später wagten sich Seehund und Walfänger weiter nach Süden. 1820 wurde zum ersten Mal Land gesichtet. Zum ersten Mal sahen Menschen die große Eisbarriere und den über 4000 Meter hohen Mount Erebus, an dessen Fuß, knapp 100 Jahre später, der Weg eines Mannes vorbeiführen sollte, dessen Name untrennbar verbunden ist mit der Eroberung der Antarktis. Der britische Seemann und Forscher, Kapitän Robert Falcon Scott. Die Geschichte seiner abenteuerlichen Expedition und ihr tragisches Ende hat seither Millionen von Menschen bewegt und bewegt sie noch heute. Ende November 1910 lief die Terra Nova, ein schweres Walfangschiff, das speziell für Fahrten ins Eismeer umgebaut worden war, mit 65 Mann an Bord aus Port Chalmers in Neuseeland aus. Das Ziel war die Antarktis. Die Fracht entsprach dem Bedarf für einen zweijährigen Aufenthalt im ewigen Eis. Als erster Mensch wollte Robert Falcon Scott den geografischen Südpol erreichen. Drei Jahre vor ihm war der Brite Shackleton bis auf 145 Kilometer an den Pol herangekommen. Scott wollte es ganz schaffen. Er hatte 19 mandschurische Ponys an Bord, robuste Tiere, die Kälte und Schnee gewöhnt waren. Auch 50 sibirische Posthunde machten die Reise mit. Sie waren enorm zäh und konnten Lastenschlitten über weite Strecken ziehen. Scott und seine Leute wussten anfangs nicht, dass noch eine andere Expedition einen Wettlauf mit ihnen aufgenommen hatte. Auch der norwegische Forscher Amundsen war unterwegs um als erster den Pol zu erreichen. Am Morgen des 2. Januar 1911 kam der eisbedeckte Kontinent in Sicht. Eine ungeheure Schnee- und Eiswüste. Eine riesige Einöde, in der weder Baum, noch Strauch, noch Blume wuchs. Hinter steil aufragenden Gletschern, über 1300 Kilometer entfernt und fast 3000 Meter über dem Meeresspiegel, lag der Pol. Die unbekannte Welt, die Scott erforschen wollte. Sobald sie einen Ankerplatz gefunden hatten, begann das Ausladen. An einer schmalen Bucht gingen sie an Land. Ein Augenzeuge von damals, einer der Expeditionsgeologen in Scotts Team, ist 50 Jahre später von einem BBC-Reporter in England befragt worden. Frank Davenham, zu jener Zeit Professor in Cambridge. Well, it's a wonderful coast. And I do remember being very impressed, almost overawed by the majesty of the scenery that we were going to live in. Eine großartige Küste. Ich war sehr beeindruckt, fast eingeschüchtert von der Landschaft, in der wir nun 2 Jahre leben sollten. In diese Abgeschiedenheit drang nichts hinein. Wir hatten zwar damals keinerlei moderne Hilfsmittel, schon gar nicht Flugzeuge oder Funkgeräte, aber da wir nie welche besessen hatten, vermissten wir sie auch nicht. Die argentinische Antarktisstation Almirante Brown besteht aus 4 Häusern. Baracken ist das richtigere Wort. Ein Antennenmast für die Funkanlage, ein Landesteg zum Wasser. Von außen nicht kleiner und nicht hässlicher als andere Stationen in der Antarktis. An 3 Seiten der Bucht zum Wasser überhängende Gletscher. 100 Meter hoch, 500 Meter. Die Gipfel meist in den Wolken. 2 Gebäude in der Form eines T zueinander liegend. Ein Schuppen außen davor. Die Männer, die hierher kommen, werden zu Hause körperlichen und psychischen Tests unterzogen. Sie bleiben in der Regel 1 Jahr. Dann wird die Besatzung ausgewechselt. Warum kommen die Männer hierher? Weil sie in der Antarktis sehr viel mehr Geld verdienen als zu Hause. Und sie geben nichts aus. Alberto Baleño, 57 Jahre alt, ist der Älteste in Almirante. Der Jüngste ist 20. Teodoro Aubin. Und er hat, wie es scheint, den härtesten Job. Er ist Taucher. Der Junge kommt aus Buenos Aires. Dort ist auch seine Freundin, von der er hofft, dass sie auf ihn wartet. Für mich ist die Antarktis ein Abenteuer. Und dieses Abenteuer habe ich meinem Hobby zu verdanken, dem Tauchen. Aber mein Lebensberuf soll das nicht sein. Ich will nämlich Schiffsingenieur werden. Und dieses eine Jahr hier in der Antarktis, das rechnet mir die Marine auf meine Dienstzeit an. Das wird mir vielleicht einmal weiterhelfen. Am Nachmittag ist er draußen im Wasser. An mehreren Plätzen werden die Algenkulturen, die sie dort ein paar Meter unter der Wasseroberfläche angelegt haben, kontrolliert. Proben werden entnommen. -2 Grad hat das Wasser. Der Salzgehalt verhindert sein Zufrieren. Mit im Boot sind Carlos Prosperi, der Biologe, 24 Jahre alt, seit 4 Monaten in der Antarktis, er stammt aus Córdoba, und Jorge Deve, der Chemiker, 45, verheiratet. Sein eigentlicher Arbeitsplatz ist die argentinische Atomenergiekommission in Buenos Aires. Jetzt ist er auf eigenen Wunsch abgestellt zur Antarktisforschung. In einem Reagenzglas zeigt uns Carlos später ein 4 bis 5 Zentimeter langes, milchig-weißes Tier in Spiritus, von dem heute Biologen und Ernährungswissenschaftler der ganzen Welt reden. Das Wundertier der Antarktis. Krill. importancia fundamental del krill como fuente de proteínas principalmente. Die Bedeutung des Krill liegt darin, dass er über außerordentlich viel Proteine, das heißt Eiweiß, verfügt und damit für den Menschen sehr nahrhaft und bekömmlich ist. Dass es Krill heute in so großen Mengen gibt, hat einen einfachen Grund. Jahrzehnte war dieses Tier die typische Nahrung der Wale. Doch mit der Jagd und der nahezu völligen Ausrottung der Wale im vergangenen und in diesem Jahrhundert konnte sich der Krill sehr stark vermehren. Angesichts seines hohen Eiweißgehalts und seiner immensen Vorkommen könnte ich mir vorstellen, dass er zu dem typischen Nahrungsmittel der Zukunft wird. Vor allem in den Ländern, wo der Proteinmangel besonders drastisch ist. Es gibt Meteorologen, einen Biologen, einen Chemiker auf Almirante Brown. Die Ausstattung mit wissenschaftlichen Geräten ist von den meteorologischen Einrichtungen abgesehen ausgesprochen dürftig. Der überwiegende Teil der Mannschaft sind Techniker und Handwerker. Der Eindruck, nicht allein hier, sondern in allen Forschungsstationen, die wir besuchen konnten, der Eindruck war, dass das, was die da machen, durchaus auch zu Hause gemacht werden könne. Mit gleicher oder höherer Effizienz. Um Algen, Fische oder die Nahrungskette in den Gewässern der Antarktis zu untersuchen, braucht es keine aufwendige und vor allem keine ganzjährig unterhaltene Forschungsstation, wenn die Wissenschaftler 6 oder 8 Monate im Jahr doch nicht vor die Tür gehen können. Und um meteorologische Daten zu erhalten, braucht es diesen Aufwand auch nicht. Die Wetterforschung durch Satelliten habe ganz andere Maßstäbe gesetzt, meint man als Laie. Dieser Eindruck ist falsch. Rund 3000 Wissenschaftler und Helfer aus 12 Nationen, die in der Antarktis heute leben und arbeiten, widerlegen ihn. Biologen, Glaziologen, Meteorologen, Ozeanographen, Geologen und Geophysiker. Sie untersuchen, wie Fische im Wasser an der Vereisungsgrenze überleben und warum Pinguine auf dem Eis keine kalten Füße bekommen. Eine Frage, die für den Wärmehaushalt von Weltraumfahrern interessant werden kann. Viele Arbeiten dienen der reinen Wissenschaft, andere haben praktischen Wert. Die Meteorologen erkannten die Antarktis als Wetterküche der gesamten südlichen Hemisphäre. Zum Beispiel interessiert sie der Einfluss des arktischen Klimas auf die übrige Welt. Aerologen interessieren sich für die Höhenstrahlung und Biologen dafür, wie sich die Lebensformen in der Antarktis zu Land und im Wasser entwickelt und an die extreme Umwelt adaptiert haben. Klimatologen andererseits studieren Eisbohrkerne, an denen sie die Temperatur- und Niederschlagskurven von Jahrhunderttausenden ablesen. Und wieder andere experimentieren mit Radiosignalen, die sich nirgendwo sonst auf der Welt so exakt nachweisen lassen. So stellt sich die Antarktis dar als ein riesiges Naturlaboratorium, durch die trockene Luft praktisch keimfrei, ohne jede menschliche Verunreinigung und so gut wie unberührt. Wissenschaftlich betrachtet ist sie seit 2,5 Jahrzehnten der ergiebigste Kontinent der Erde. Der dritte Tag unseres Aufenthaltes in Almirante Brown ist ein Sonntag. Die eine Hälfte der Mannschaft ist nicht zu sehen. Die Männer schlafen. Die anderen sind mit Hausarbeiten beschäftigt. In einem kleinen Nebenraum wird gewaschen und gebügelt. Die Waschmaschine ist bestimmt 20 Jahre alt. Aber wenn sie kaputt gehen sollte, der Elektriker bekommt sie bestimmt wieder hin. Selbst eine Nähmaschine haben sie und sie können umgehen damit. Es ist wie beim Kommiss. Überhaupt sind diese Argentinier Meister im Improvisieren. Si te quejas de la obscuridad, prende la luz. Ärgere dich nicht über die Dunkelheit, sondern mach ein Licht an, heißt bei ihnen das Motto. Der Nachmittag gehört den Schach- und den Kartenspielern. Einige spielen Karten, andere lesen. Ich blättere im Gästebuch von Almirante Brown. Letzte Eintragung. Die Passagiere von Lindblad Explorer und World Discoverer, die im vergangenen Jahr hier zu Besuch waren. Ein paar Seiten davor, spanische Eintragungen. Der Kommandant und Mitglieder der chilenischen Station, Presidente González Videla. nur ein paar Seemeilen entfernt. 1972 war das. Danach ist die chilenische Station aufgegeben worden. Durch das Fernglas bei gutem Wetter kann man die Hütten sehen. Dunkle Flecken im Eis. Drüben, ganz weit drüben. Auf der anderen Seite der Bucht. Eine Pinguinkolonie. Robben und Seelöwen sind heute die einzigen Lebewesen dort. Nur 10 oder 12 Seemeilen mögen es sein von Almirante Brown bis zu der verlassenen chilenischen Station. Die Argentinier mit ihren Schlauchbooten kämen nie dahin. Aber das ist doch nicht ihr Problem. Nicht Hunger oder Kälte sind die Gefahr für die Männer von Almirante Brown. Nuestro enemigo no es el frío, es el fuego. Unser Feind ist nicht die Kälte, sondern das Feuer, sagt Walter Mersing, der Chef der Basis. Mit ihm sind wir hinaufgeklettert auf den Berg hinter dem Wohnhaus. Von da hat man einen guten Blick über die ganze Station und die Bucht davor. Sehen Sie die Hütte dort drüben, sagt Walter Mersing und deutet auf ein Haus 400 Meter von der Basis entfernt. Das ist unsere Nothütte. Sie ist mit allem ausgestattet, was wir zum Überleben brauchen, wenn hier einmal Feuer ausbrechen sollte. Denn Hilfe von außen ist nicht zu erwarten. Und er deutet auf die Station unter uns. Es lässt sich doch ganz gut leben bei uns, sagt er. Und dann, mit einer weit ausholenden Gebärde nach Süden, in Belgrano ist es schlimmer als hier. Esta base nuestra, es comparada a un barco, y como ustedes pueden ver, es prácticamente un barco. Unsere Basis lässt sich mit einem festliegenden Schiff vergleichen, das von Meer umgeben ist und dessen Besatzung an Bord geblieben ist. Wir sind zwar isoliert, aber wir leben wenigstens an der Oberfläche. Daher sind hier die psychologischen Probleme nicht so groß wie auf unserer 1500 Kilometer näher am Südpol liegenden Basis General Belgrano. Die Situation dort ist mit einem U-Boot vergleichbar. Denn dort leben alle Männer 15 oder 20 Meter unter der Erde. Die Räume sind nur durch ins Eis gehauene Korridore miteinander verbunden. Und während der 4 oder 5 härtesten Wintermonate sind sie buchstäblich unter der Erde vom Schnee eingeschlossen. Die Türen werden verriegelt. Das heißt, die Männer dort kriegen weder Licht noch Sonne zu sehen und leben buchstäblich monatelang wie in einem U-Boot. Hallo, CQ20, Almirante Brown, Estación Científica Antártida Argentina, llama CQ20 metros over. Gegen Abend erwarten wir die Discoverer, die uns wieder aufnehmen soll. Der Funkkontakt ist schon hergestellt. Als sie weit draußen endlich zu sehen ist, scheint außer uns niemand an dem Schiff sonderlich interessiert zu sein. Erst als ich von Tür zu Tür gehe, entdecke ich, dass in jedem Zimmer, an jedem Fenster einer steht. Schweigend beobachten sie das Schiff. Wahrscheinlich das letzte. Für mindestens 10 Monate. Scott und seine Männer hatten sich im Januar 1911 eine Hütte gebaut, ihre Basis und das Lager, in dem sie überwintern wollten. Überwintern mussten vor ihrem Marsch zum Pol. Ihr Schiff, die Terra Nova, war nach Neuseeland zurückgekehrt, bevor der antarktische Winter hereinbrach. Jetzt waren sie vollkommen sich selbst überlassen, völlig von der Außenwelt abgeschnitten. Die Tage wurden kürzer. Täglich verlor die Sonne an Kraft. Die 6 Monate der antarktischen Nacht kamen immer näher. Den Winter lernten sie gleich in seiner ganzen Härte kennen. Manchmal waren sogar die Innenwände der Hütte vereist. Nur nicht in der Nähe des Ofens, der mit Tran geheizt wurde. Er strömte eine mollige Wärme aus, wenn er nicht gerade qualmte. Scott selbst, den jedermann mit Sir anredete, der aber sonst liebevoll Patron genannt wurde, und der sogar in der Abgeschiedenheit der Antarktis von seinen Männern etwas zurückgezogen lebte, so wie es ein Captain der Royal Navy auf See eben gewohnt ist. Dieser Mann wird als eine Mischung aus Tatmensch und Träumer geschildert. Scott's character certainly was a complex one. He was trained as a naval officer, but at heart he was. Scott's Charakter war etwas kompliziert. Zwar als Marineoffizier ausgebildet, war er doch im Grunde seines Herzens Wissenschaftler. Das bestätigt schon die Tatsache, dass er eine enorme Summe seiner bescheidenen eigenen Mittel in diese Expedition steckte und sie dadurch zur größten und bestausgerüsteten wissenschaftlichen Expedition machte, die bis dahin je in der Antarktis gewesen war. Den Pol zu erreichen war für Scott Hauptziel, aber nicht Hauptsache. Ich hörte einmal zufällig, wie er zu Wilson sagte: Was glaubst du, Bill, wie froh wir sein werden, wenn diese Angelegenheit mit dem Pol erledigt ist und wir uns echten Forschungsarbeiten widmen können? Schließlich ging der antarktische Winter zu Ende. Scott wusste mittlerweile, dass sich auch Amundsen in der Antarktis befand. Um den Wettlauf zu gewinnen, wollte der Norweger auf dem ganzen Weg Hunde als Zugtiere einsetzen. Scott dagegen hatte vor, dass er und seine Leute auf der letzten Etappe das Gepäck selbst transportierten. Er wollte seine Hunde nicht zu Tode schinden. Der Marsch begann. There were three very well-defined stages in the pole journey. Die Reise zum Pol war in drei Etappen gegliedert. Die erste verlief 600 Kilometer über die ebene Eisbarriere, über eine Eisschicht, die an manchen Stellen 300 Meter stark war, bis zum Fuß des großen Birdmore-Gletschers. Dann kamen etwa 230 Kilometer bis zum Gipfel des Gletschers, ungefähr 2750 Meter über dem Meeresspiegel. Die letzte Etappe bis zum Pol war 450 Kilometer lang. Die Männer, die den Pol erreichen sollten, sollten ein Stück des Wegs durch Hilfsmannschaften begleitet werden, die in bestimmten Abständen Proviantdepots anlegen und danach zum Basislager zurückkehren sollten. Es war ein ausgezeichneter Plan, vorausgesetzt, alles verlief reibungslos. Niemand von uns hatte eine Ahnung, wo es hingehen sollte, was jetzt käme, als die Discoverer abends auf Land zuhielt. Vor einem grandiosen Gebirgsmassiv, 3000 Meter hoch und mehr, eine schneebedeckte Ebene, die sich mit dem Meer verbindet. Keine Siedlung, keine Häuser, nichts zu sehen. Erst beim Näherkommen ist ein kleiner schwarzer Punkt auszumachen. Durchs Fernglas ist es eine einfache Hütte, kaum 5x5 Meter groß. Vor der Hütte eine einsame Gestalt, die mit einer Fahne winkt. Ein Boot wird zum Übersetzen fertig gemacht. Der Mann drüben heißt Martin Biok, ein passionierter Bergsteiger, Wohnort München. Zusammen mit zwei deutschen Wissenschaftlern, einem Mediziner von der Universitätsklinik Kiel und einem Biologen von der Universität Mainz, hat er sich 3 Wochen zuvor von der Discoverer hier aussetzen lassen. Während die beiden Wissenschaftler in das Bergmassiv aufgebrochen waren, wo sie medizinische Tests und biologische Untersuchungen durchführen wollten, sollte Martin Biok das Basislager hüten. Jetzt, da das Schiff die Gruppe wieder aufnehmen sollte, wartet der Münchner allein. Die beiden anderen sind nicht zurückgekehrt. Seit 13 Tagen, erzählt Martin, hat er keinen Kontakt mehr zu seinen Kameraden. Gestern noch war er selbst oben, hat das Zwischenlager kontrolliert. Lawinen zwangen ihn zur Umkehr. Ich habe die ganze Tour ich habe zwar das Biwakzeug mitgenommen, ich habe die in einem Rutsch in 15 Stunden gemacht. Mhm. Dort oben, die letzten Meter da, der Schneegrat, ja. Das ist hier messerscharf. Mhm. Bloß gut, dass das hart war. Okay. Er sagte gerade eben, er kann sehen, wenn sie kommen. Die müssen da oben wieder unter der Spitze. Haben die unter der Spitze. Wollten noch Flaggen setzen, dass sie unterwegs also ja. Punkte haben, um wieder zurückzukommen? Also, ich habe 2 Skistöcke unterwegs da hoch noch hingesteckt mit roten. Also Sie würden Sie gucken jeden Tag da gucken, ob wir oben irgendwo runter gucken. Gestern war ich unterhalb des Lagers nochmal im Nebel, aber allerdings, als die Lawinen kamen, bin ich wieder zurück. Also das hatte dann keinen Zweck. Ein Wetterumschlag, meint Martin, werde die beiden aufgehalten haben. Ihre gesamte Wegstrecke auf dem Höhenmassiv sollte 150 Kilometer betragen. Da kann man sich um 1 oder 2 Tage schnell vertun, sagt er. Also 19. Man einigt sich, dass die Discoverer die Hütte 3 Tage später nochmal anlaufen soll. Im Laufe des Tages verlassen wir. Sind die beiden anderen auch dann nicht zurück? Könnte das Schiff in 4 Wochen nochmals wiederkommen? Die können ja mitfahren. Dann nicht mehr. Dann ist hier Winter. Bis dahin reicht auch nur die Verpflegung der beiden. Trockenkonserven. Was dann würde? Diesen Gedanken mag im Augenblick niemand weiterverfolgen. Ja, ich glaube, wir haben jetzt unser Zoll hier erfüllt. Also das ist so herrlich. Wir kommen jetzt zurück. Nachdem sie 600 Kilometer auf der Eisbarriere zurückgelegt hatten, wurden Scott und seine Begleiter tagelang von einem Schneesturm aufgehalten. Als sie endlich weiter konnten, blieben sie ständig in Schneewehen stecken. Sie schafften oft nur wenige Kilometer pro Tag. Hunde- und Ponygespanne erreichten die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit. Wie geplant wurden die Ponys nach und nach getötet, ihr Fleisch an die Hunde verfüttert. Entlang der Route wurden Depots errichtet. Als Scott den Birdmore-Gletscher erreicht hatte, begleiteten ihn noch 3 Schlittenmannschaften mit je 4 Männern. Der vereiste Pass, der zum Polarplateau führte, war ein gewaltiges Hindernis. Nahezu 150 Kilometer unwegsames Gelände. Der Aufstieg war mit furchtbaren Strapazen verbunden. Hinzu kam, dass einige Männer mittlerweile unter qualvoller Schneeblindheit litten. Auf dem Gipfel des Gletschers schickte Scott Atkinson mit Charles White, Patsy Cohane und Jerry Garra zurück. Mit den verbliebenen 8 Mann marschierte er weitere 250 Kilometer. Dann änderte er seinen Plan. Darauf bedacht, so viele seiner Begleiter wie möglich mit zum Pol zu nehmen, entschied sich Scott, 3 Mann unter Leutnant Evans mit Lashley und Tom Green zurückzuschicken und mit 5 statt wie ursprünglich geplant mit 4 Männern weiterzuziehen. Das war, wie sich später herausstellen sollte, ziemlich riskant. Aber zu diesem Zeitpunkt war das noch nicht voraussehbar. So kämpften sie sich weiter durch. Voller Hoffnung, dass Amundsen beim Aufstieg zum Plateau mit seinen Hunden so viele Schwierigkeiten haben würde, dass er nicht als Erster ankommen könnte. Bis sie plötzlich, kurz vor dem Ziel, die grausame Wahrheit erfuhren. Eine kleine, schwarze Flagge, an einem Schlitten im Schnee befestigt, zeigte an, dass Amundsen das Ziel vor ihnen erreicht hatte. Eine furchtbare Enttäuschung für die Männer, die noch 2 Tagesmärsche vom Pol entfernt waren. Als sie schließlich am Südpol angelangt waren, schrieb Scott in sein Tagebuch: Wir haben Amundsens Zelt soeben erreicht. Es liegt 2 Meilen von unserem Lager und etwa 1,5 Meilen vom Pol entfernt. Im Zelt fanden wir einen kurzen Bericht, dass 5 Norweger hier gewesen seien. Eine Botschaft von Amundsen bittet mich, einen Brief an König Haakon mitzunehmen. Am Pol zogen sie ihren armen, kleinen Union Jack auf, wie Scott niedergeschlagen in sein Tagebuch schrieb. Dann fotografierten sie sich gegenseitig. Scott notierte: Die Luft hier ist merkwürdig feucht und eisig. Die Kälte dringt sofort durch Mark und Bein. Hier unterscheidet sich kaum etwas von der furchtbaren Eintönigkeit der letzten Tage. Großer Gott, ein grässlicher Ort. Und wie schrecklich für uns, uns so abgemüht zu haben, ohne den Lohn als Erste dagewesen zu sein. Die Männer machten sich am 18. Januar 1912 auf den Rückweg. Scott notierte: Ein merkwürdiges Wetter. Aus den dicken Schneewolken am Himmel fallen große Eiskristalle, die die ganze Oberfläche des Eises verderben. Ich fürchte, der Rückmarsch wird schrecklich ermüdend und eintönig. Das größte Problem war, die Depots zu finden, in denen Proviant und Brennstoff lagerten. Fanden sie ein Depot nicht, war ihnen der Tod sicher. Sobald das Zelt aufgeschlagen war, machten sie sich ihr Essen. Die Zubereitung jeder Mahlzeit dauerte 1/2 Stunde. Keine Kleinigkeit, wenn man bedenkt, dass der Ölvorrat gering war. aber jeder eine warme Mahlzeit haben wollte, haben musste. Pro Person bestand die Tagesration aus etwas Kakao, einem Stück Dörrfleisch, Butter, Keks, Zucker und Tee. Und es gab nur eins, was schlimmer war als der Hunger: die Erfrierungen. Ursprünglich sollten nur 4 Mann im Zelt sein, jetzt aber waren sie zu 5. Im Zelt herrschte fürchterliche Enge. Zu allem Übel waren Schlafsäcke und Kleidung steif von gefrorenem Atem und Schweiß. Mittlerweile hatte jeder Zweifel daran, dass sie den Rückmarsch durchhielten. Wir brauchten Martin Björk nicht allein mitzunehmen. Als die Discoverer 3 Tage später das Basislager der Deutschen wieder erreichte, waren auch seine beiden Kameraden zurückgekehrt. Der Mediziner Dr. Karl Donner, 35 Jahre alt, und der Biologe Dr. Gerd Brunner, 32. Im Schlauchboot werden sie abgeholt. Leute, nun kommt! Komm rein, erstmal schön zusammensetzen. Ja. So, geht jetzt los. So. Jetzt müssen wir nochmal auslassen, dauert eine Viertelstunde. Ausladen ist viel schlimmer da, wenn kein Ponton da ist. So, Doktor, lauf! Hier rüber. Noch kurz. Oh, ey, oh, ja! Noch geht's nicht mehr. So, ich bin gut. So, ich darf jetzt wieder jucken lassen. Ja, den Motor meine ich. Wir hielten uns unter anderem etwa 14 Tage auf dem Hochplateau auf und versuchten generell Anpassungsreaktionen des menschlichen Körpers in extremen Situationen, wie zum Beispiel Kälte, große psychische Belastung, schwere körperliche Belastung, Höhe und so weiter, zu analysieren. Dabei verwandten wir auch klimatologische Parameter, wie zum Beispiel Strahlung, Feuchtigkeit, Temperatur. Auf biologischem Gebiet interessierten wir uns vor allen Dingen für die Kleinstlebewesen, wie sie in der Antarktis unter extremen Bedingungen im Boden existieren. Er ist aber schlank geworden! Der Rückweg war über 1300 Kilometer lang. Scott hatte damit gerechnet, dass sie etwa 10 Wochen unterwegs sein würden. Aber die Dinge liefen nicht wie geplant. Während sie in Richtung Birdmore Gletscher marschierten, wurde Evans immer schwächer. Eins der kräftigsten der Mannschaft hatten ihn jetzt Erschöpfung und Enttäuschung kaputt gemacht. Hinzu kam ein schwerer Sturz, nachdem er völlig benommen und hilflos war. Scott notierte: Es geht mit ihm immer mehr bergab. Sie überquerten den Birdmore Gletscher unter fürchterlichen Strapazen. Am Fuß des Gletschers angekommen, blieb Evans weit hinter den anderen zurück. Scott mahnte ihn, so schnell wie möglich hinterherzukommen. Aber er reagierte nicht. Als sie zurückgingen, fanden sie ihn kniend mit zerrissener Kleidung. Seine bloßen Hände waren völlig erfroren. Seine Augen flackerten irr. Wenig später war Unteroffizier Evans tot. Die 4 anderen marschierten weiter, Kilometer um Kilometer, so gut es eben ging. Das Wetter wurde immer schlechter. Kaum noch ein Tag, an dem der furchtbare Sturm etwas nachgelassen hätte. Mein Gott, hoffentlich kommen wir bald besser voran, schrieb Scott in sein Tagebuch. Aber sie kamen nicht besser voran. Eine Woche später notierte er: Oates ist dem Ende nahe. Was soll er machen? Wir können nichts anderes tun, als ihm gut zuzureden, weiterzumarschieren, solange er kann. Ich habe Wilson beauftragt, jedem 30 Opiumtabletten auszuhändigen, um das Ende leichter zu ertragen. Für Oates kam das Ende am 16. März. 59 Tage nach dem Aufbruch vom Südpol. Er verließ allein das Zelt. Seine letzten Worte waren: Ich gehe ein bisschen nach draußen. Es kann länger dauern. Scott schrieb: Oates ging in seinen sicheren Tod. Obwohl wir versuchten, ihn davon abzuhalten, wussten wir doch, dass dies die Handlungsweise eines tapferen Mannes und eines englischen Gentleman war. Wir hoffen alle, dass wir dem Tod mit dem gleichen Mut ins Auge schauen werden. Das Ende wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. Die drei Überlebenden kämpften sich noch 17 Kilometer weiter, bis zum nächsten Depot. Dort wurden sie durch einen Schneesturm festgehalten. Nahrung und Öl waren fast verbraucht. Der Schneesturm wütete unbarmherzig. Zwei Tage später schreibt Scott: Morgen ist unsere letzte Chance. Das Ende ist nahe. Wir wollen eines natürlichen Todes sterben. Wir werden mit oder ohne Gepäck in Richtung auf das nächste Depot marschieren und unterwegs sterben. Aber sie konnten es gar nicht mehr versuchen. Scott, der als letzter starb, schrieb, solange er den Bleistift halten konnte: Die Katastrophe ist nicht auf mangelhafte Organisation, sondern auf unglückliche Umstände zurückzuführen. Niemand in der Welt hätte diese Temperaturen und diese schlechten Bodenverhältnisse, auf die wir trafen, zu dieser Jahreszeit vermutet. Wir werden bis zuletzt durchhalten. Aber wir werden immer schwächer. Das Ende kann nicht mehr fern sein. Schade. Aber ich glaube, ich kann nicht mehr weiterschreiben. Letzte Eintragung. Um Gottes Willen, sorgt für unsere Angehörigen. Kinderstimmen. Drei- bis sechsjährige Jungen und Mädchen, die aus dem Kindergarten kommen. Die Stimme der Frau. Das ist die Lehrerin. Wir sind in der Basis Esperanza. Keine Forschungsstation, sondern nach argentinischem Anspruch Teil des Hoheitsgebietes dieses Landes und erste dörfliche Siedlung in der Antarktis überhaupt. Da leben ein Dutzend Familien. Da gibt es eine Schule, einen Kindergarten, einen Pfarrer. Ein Postamt mit Telefonanschluss zum argentinischen Festland ist auch da. Von jedem Apparat in Argentinien aus kann man sich mit dieser Siedlung in der Antarktis verbinden lassen. Für ein paar Pfennig. Ortsgespräch über eine Distanz von Tausenden von Kilometern. Wer in Esperanza an Land geht, bekommt sogar einen Einreisestempel in den Pass. Argentinische Hoheitsansprüche in der Antarktis und seine Siedlungspolitik dort sind eine wesentliche Erklärung des jahrzehntealten Beagle-Konflikts zwischen Argentinien und Chile, der Ende 1978 beinahe zum Krieg zwischen beiden Ländern geführt hätte. Es geht auch um die Nahtstelle Atlantik-Pazifik, von der aus der Festlandsockel bestimmt wird und damit der Landanspruch in der Antarktis und damit der Anspruch auf die Fischgründe davor und die vermuteten Rohstoffe darunter. Chile andererseits ist in Sachen Antarktis nicht weniger zimperlich als der Nachbar Argentinien. In den Schulbüchern des Andenstaates ist ein Territorium viermal so groß wie das Mutterland als chilenisches Staatsgebiet ausgewiesen. 100 Schlitten sind hier das Fortbewegungsmittel. Damit ziehen die Männer übers Eis 350 Kilometer bis zur nächsten argentinischen Basis. Straßen gibt es keine in Esperanza. Braucht es auch nicht. Die ganze Siedlung umfasst nur 20 oder 30 Häuser auf einem Areal von einem halben Quadratkilometer. Ein paar Robbenschlepper haben sie auch hier. Ständig wird an dem Dorf gearbeitet. Neue Häuser werden gebaut. Das Gelände wird notdürftig planiert. Die Discoverer hat Esperanza angelaufen, weil sich unmittelbar neben der Siedlung die größte Pinguinkolonie der Welt befindet. Millionen Tiere auf einem Felseneiland. 1 Kilometer lang vielleicht und 1 Kilometer breit. Ein unbeschreibliches Bild. Dieses Meer von durcheinander watschelnden, zeternden Tieren in ihrem schwarz-weißen Fell. Ein durchdringender, penetranter Geruch geht von den Millionen Brutplätzen aus. Zieht, wenn der Wind ungünstig steht, hinüber nach Esperanza. Und während die Passagiere der Discoverer drüben eifrig filmen, sitzen wir herüben beim Dorfkommandanten. Juan Carlos Videla, 31 Jahre alt, Hauptmann im argentinischen Heer. Er bietet uns heiße Schokolade an. Mit am Tisch, in seinem gemütlichen Wohnzimmer, die beiden Kinder, Maria Gabriela und Mariano, 4 und 2 Jahre alt. Und Silvia, seine Frau, gerade erst 26. Schwarzhaarig, in einem dickquartierten Daunenskianzug, Parka drüber. Das tragen hier alle. Als sie den Anorak ablegt, sieht man, dass sie eine bildhübsche Frau ist. Muss sie in der Einöde und Eintönigkeit hier nicht vieles entbehren? No, no, la vida se desarrolla en forma normal. Mucho más que en Buenos Aires. Se hace una vida de hogar, estamos todos juntos. Y como está el... Nein, das Leben verläuft hier ganz normal. So normal wie in Buenos Aires auch. Aber mehr als dort können wir hier ein häusliches Leben führen. Und da Eltern und Kinder stets zusammen sind, können sie sich viel mehr der Erziehung widmen. Außerdem haben wir eine Schule und einen Kindergarten hier, in dem sich die Kleinen ganz natürlich entwickeln. Ich selbst bin da Lehrerin und gebe Unterricht. Das ist eine schöne Aufgabe für mich. Ich bin zufrieden hier. El motivo es el hecho de llevar a la realidad una vieja idea que fue cuando se fundó esta base. Wir wollten schon immer eine alte Idee in die Tat umsetzen, nämlich Familien in der Antarktis auf ihr Durchhaltevermögen zu testen. Uns Offiziere im argentinischen Heer hat diese Mission schon seit Jahren fasziniert. Und als dann hier in der Antarktis zum ersten Mal ein Kind zur Welt kam, wurde für uns ein alter Traum Wirklichkeit. Wir haben mit unserer Siedlung hier bewiesen, dass auch in dieser eisigen Welt Frauen und Kinder leben können. Wie Sie selbst sehen, ist es ein durchaus zumutbares Leben. Und für die Menschen hier überdies eine Art Selbstverwirklichung. Wir haben, was wir brauchen. Wir haben Gott, wir haben ein Stück Vaterland, denn all dies ist ein Teil unseres Vaterlandes und wir haben unsere Familie. Ich kenne keine wertvolleren Ideale. Tener a Dios, tenemos un sacerdote en la base, nuestra patria, porque todo esto es patria, y la familia. Así que los tres ideales de cualquier hombre se ven concretados en esta Antártida. Einen Ort gibt es in der Antarktis, der mir stärker haften geblieben ist als andere. Mit dem Schiff nur eine Tagesreise ist es von da zu den Stationen der Chilenen, der Argentinier oder der Russen. Aber in seiner trostlosen Abgeschiedenheit und Stille ist dieser Ort viel weiter weg von der Welt als jeder andere. Es ist Whalers Bay auf Deception Island. Im Zweiten Weltkrieg und noch 20 Jahre danach Stützpunkt des British Antarctic Survey. Die Station liegt im Schatten eines Vulkans, der nie ganz erloschen ist. Als er 1968 das letzte Mal ausbrach, glühende Lava ausstieß, war dies das Ende für Whalers Bay. Aber gestorben ist dieser Ort schon viel früher. In den 20er Jahren nämlich, als die Walfänger abzogen von Deception Island. Ein riesiges Felsenriff, das ringförmig eine Bucht umschließt und nur eine schmale, kaum 100 Meter breite Einfahrt freilässt. Hier fanden die Walfänger aus aller Herren Länder Schutz vor den Stürmen und dem Eismeer rundherum. Die Lava hat nicht alles begraben dort. Und vielleicht wirkt deshalb alles noch viel mehr kaputt. Die riesigen, jetzt verrosteten Tanks der früheren Walkocherei. So groß und so hoch wie die Tanks der Ölraffinerien heute. Die alte Dampfwinde, an der die Wale zum Ausschlachten hochgezogen wurden. Die tausende anderer verrotteter Eisenteile überall auf dem Areal der Bucht. Vom Vulkanmassiv auf der einen bis zur langgezogenen Ebene auf der anderen Seite. Dort hatten die Engländer eine Landebahn für Propellermaschinen abgesteckt. Rechts und links markiert mit leeren Öltonnen. 100 Fuß breit, 3000 Fuß lang, das Ende genau unten am Wasser. Die zurückgelassenen Windsäcke zeigen noch immer die Windrichtung. Im Flugzeughangar nebenan noch Dutzende von Treibstoffkanistern. Verschlossen und gefüllt. Draußen neben dem Hangar das Wrack einer einmotorigen, die Havilland Aircraft, Baujahr 1958. 50 Schritte davor ein Grab mit einem verkohlten Lederhandschuh auf einem einfachen Holzkreuz. Keine Inschrift. Der Boden, schwarze Vulkanasche, federt bei jedem Schritt. Man hat Angst einzusinken. Einzusinken wie die Hütten und Häuser ringsum, von denen manche nur noch ab der Fensterbrüstung aufwärts aus dem Erdreich ragen. Drinnen, wo der Wind sich verfangen hat, hohe Schneeverwehungen in den Zimmern. Ein Lager voller Holzkohle, in Leinensäcke verpackt. Bettgestelle, manche noch mit Matratzen. Konservendosen. Einige der Fenster sind mit Teerpappe vernagelt. Als wollten sie wiederkommen. Als seien sie nur eben mal weg. Die Engländer? Die Walfänger? Was hier von den einen übrig geblieben ist oder von den anderen, weiß man nicht. Wer früher da war und wer später, lässt sich nur an den Grabstellen ablesen. Und den wenigen, die eine Inschrift tragen. Hans A. Kulliksen lautet eine. Geboren am 7. April 1871, gestorben am 4. Januar 1928. Sonst nichts. Nur wenige Meter weg von dieser Stelle eine andere Inschrift, die ein Drama andeutet, von dem keiner mehr berichten kann. In weißer Ölfarbe, mit großen, ungelenken Schriftzügen an der Wand einer Hütte. Meliamo Fernando Apablasa. Mein Name ist Fernando Apablasa. Ich bin Chilene. Gestrandet auf dieser Insel. Seit 6 Monaten schon. Este es mi último viaje. Dies ist meine letzte Reise. Antarktis. Beobachtungen und Eindrücke von einer Reise an das Ende der Welt. Von Friedrich Schütze-Quest. Es sprachen Charles Wirz, Friedhelm Tock, Helmut Kraus, Fritz Mellinger, Christian Rode. Ton Günther Genz. Schnitt Waltraud Fricke. Assistenz Ralf Becher. Regie Klaus Lindemann. Sie hörten eine Gemeinschaftsproduktion des Senders Freies Berlin mit dem Saarländischen Rundfunk, dem Westdeutschen Rundfunk, dem Bayerischen Rundfunk und dem Deutschlandfunk.